Lektion 2. 2a. 2a. Телефонный разговор происходит по своим собственным правилам. Hören Sie gut zu. Sönke, guten Tag. Ich rufe wegen der Wohnungsanzeige in der Zeitung an. Da müssen Sie mit Frau Schaller sprechen. Moment, ich verbinde. Danke. Tut mir leid, aber die Leitung ist besetzt. Möchten Sie einen Moment warten? Ja, bitte. Wissen Sie vielleicht, ob die Wohnung noch frei ist? Ja, soweit ich weiß schon. Können Sie mir sagen, ob es eine Altbau- oder eine Neubauwohnung ist? Es ist eine Altbauwohnung. Sie ist zum 25. Mai beziehbar. Kann Frau Schaller Sie vielleicht zurückrufen? Nein, danke. Ich versuche es später nochmal. Gut. Auf Wiederhören. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Sönke, здравствуйте. Sönke, guten Tag. Я звоню по объявлению в газете о сдаче квартиры. Ich rufe wegen der Wohnungsanzeige in der Zeitung an. Тогда вам следует поговорить с госпожой Шаллер. Da müssen Sie mit Frau Schaller sprechen. Минутку, я соединю вас. Moment, ich verbinde. Спасибо. Danke. Извините, линия занята. Tut mir leid, aber die Leitung ist besetzt. Подождете минутку? Möchten Sie einen Moment warten? Да, подожду. Ja, bitte. Не знаете, квартира все еще свободна? Wissen Sie vielleicht, ob die Wohnung noch frei ist? Да, насколько я знаю, она свободна. Ja, soweit ich weiß schon. Не могли бы вы сказать мне, современное это здание или старое? Können Sie mir sagen, ob es eine Altbau- oder eine Neubauwohnung ist? Это квартира в старом здании. Es ist eine Altbauwohnung. Ее можно будет снять с 25 мая. Sie ist zum 25. Mai beziehbar. Может быть, госпожа Шаллер перезвонит вам? Kann Frau Schaller Sie vielleicht zurückrufen? Нет, спасибо. Nein, danke. Я попробую позвонить попозже. Ich versuche es später nochmal. Хорошо. Gut. Всего хорошего. Auf Wiederhören.